Die Stücke, das Schwert und wie ihr schwindelt. Was fang ich an? Was fällt mir ein? Verfluchter Stahl, dass ich dich gestohlen. Ihr habt mich zernagelt in Pein und Not. Mir bleibt der Hat, ich kann ihn nicht hemmen. Wie du Löte lässt mich im Stich. Der weiß ist der Schmied, weiß ich die Tat. Der schmeißt nur das Schwert, schaff ich es nicht. Das Wunder, wie soll ich's wissen? Dreimal solltest du fragen, dreimal stand ich dir frei. Hey!